Fünftes Kapitel: Maurerische Bekleidung, Abzeichen, Erkennungszeichen, Hilfszeichen. Bei den Arbeiten in der Loge legen die Freimaurer über ihren gewöhnlichen Anzug den Schurz an, den man schlechthin die maurerische Bekleidung nennt. Dieser Maurerschurz, der schon 1723 bezeugt ist, stammt von den Steinmetzen her und bildet also an sich schon einen Beweis für den wahren Ursprung der Freimaurerei. Er besteht aus weißem Lammleder. Seine weiße Farbe wie sein Stoff bedeuten die Unschuld, mit welcher der Mensch ins Leben tritt. Die blaue Verzierung nimmt mit den Graden an Umfang zu und soll die zunehmende Treue gegen den Bund und seine Grundlehren versinnbildlichen. Farbe und Umrandung wechseln jedoch. Logenbeamte tragen nach einigen Freimaurersystemen grünen Schurz, die Farbe des Meisters ist blau und gold. Jubilierenden Meistern werden zuweilen Schurze überreicht, die mit silbernen Ähren geschmückt sind. Der belgische Großorient schreibt für seine Würdenträger einen himmelblauen Schurz mit einem Rande aus echtem Metall vor. Bei den Hochgraden wird die blaue Randfarbe durch die rote, grüne oder schwarze ersetzt. Beim Rosenkreuzer ist die Randfarbe rot, beim Schottenmeister grün, beim Ritter Kadosch schwarz. In den Hochgraden wird übrigens meist nicht Zivilkleidung, sondern Ornat getragen. Zur Bekleidung gehören ferner auch die Bänder, an denen die metallenen Beamtenzeichen, die Bijou, und die Logenzeichen getragen werden. Sie sind oft durch Goldstickereien und Bilder verziert. So trägt zum Beispiel der belgische Großmeister auf seinem Bande eine Sonne, der zugeteilte Großmeister einen Pelikan und so weiter. Früher war es allgemein üblich, bei den Logenarbeiten und sogar bei den Tafellogen den Hut aufzubehalten. Von diesem Brauche beginnt man jetzt allmählich abzugehen. So hat unlängst die Großloge von Preußen, genannt zur Freundschaft, angeordnet, dass die Brüder bei den Arbeiten von der üblichen Kopfbedeckung absehen können, und die Großloge zu den drei Weltkugeln lässt seit dem Umsturz wenigstens statt des Zylinderhutes auch einen niedrigen Hut zu. Dagegen gehören auch heute noch die weißen Handschuhe zur maurerischen Bekleidung. Der Neuaufgenommene erhält außer seinem eigenen auch noch ein paar weißer Frauenhandschuhe für seine Gattin oder Braut. Es soll dies ein Zeichen sein, dass die Loge die Ehe hochhält. Zur vollen Ausrüstung der Maurer gewisser Grade gehört ferner der Degen, das Schwert und der Hammer. Das Tragen eines Degens war ursprünglich in den Logen unbekannt und dürfte erst durch die angenommenen Maurer, soweit sie Edelleute waren, eingeführt worden sein. Jene freimaurerische Lehrarten, welche Hochgrade kennen, wie das schottische System, das schwedische System, selbstverständlich also auch die große Landesloge von Deutschland, halten an dem Degen fest, desgleichen auch einige unabhängige Logen. Der Degen spielt dort bei verschiedenen Anlässen eine gewisse Rolle, so zum Beispiel bei der Aufnahme, beim Eid, beim Gesellenzug. An der Spitze des Gesellenzuges schreitet der Bruderaufseher dahin, den ersten stützend und ihm mit der Degenspitze auf die Brust deutend, wo das Herz schlägt, erklärt uns Bruder Paul Mensdorf von der Loge Minerva zu den drei Palmen in Leipzig. Der Hammer als Zeichen der Macht kommt in der Freimaurerei nur den vorsitzenden Meistern zu, dem Meister vom Stuhl und den beiden Aufsehern. Wenn man die Loge verlässt, werden Bijou und Schurz abgelegt. Äußerliche Erkennungszeichen lieben die Brüder Freimaurer im Allgemeinen nicht. Eine kleine goldene Kelle an der Uhrkette, ein kleines Winkelmaß im Knopfloch wird da und dort vom abgetretenen Meister getragen. Die Brüder erkennen sich in der Regel an anderen Zeichen, am Händedruck, dem Griff, an bestimmten Worten, an der eigenartigen Stellung der Füße gegeneinander und endlich an gewissen Zeichen, Hals-, Brust-, Bauchzeichen, großes Not- und Hilfszeichen. Das Halszeichen ist das Erkennungszeichen des Lehrlings, gilt aber allgemein als freimaurerisches Erkennungszeichen überhaupt. Wie es gemacht wird, soll hier nicht näher erörtert werden. Das Halszeichen weist zugleich auf die schwere Strafe hin, durch Schneiden der Gurgel, die den Maurer beim Bruch der Verschwiegenheitspflicht treffen soll. Für den Gesellen kommt das Brustzeichen, für den Meister das stomachale oder Bauchzeichen in Betracht. Das Brustzeichen bezieht sich auf das Herausreißen des Herzens. Das Bauchzeichen will andeuten, dass der Meister seinen Leib selbst zum Unterpfand seiner Verschwiegenheit einsetzt. Alle diese Handbewegungen verändern sich in gewissem Maße mit dem Übertritt in die oberen Grade. Auch der Händedruck ist in den verschiedenen Graden nicht genau derselbe. Das Erstaunungszeichen dagegen ist kein Erkennungszeichen, wird nur in der Loge selbst ausgeübt, und zwar von der Bruderkette bei der dramatischen Darstellung von Meister Hirams Tod. Näheres braucht hier nicht mitgeteilt zu werden. Was ferner die 5-PDV-MGR anbelangt, so sei nur erwähnt, dass dieser zusammengesetzte Griff bei der Einsetzung des Meisters seine Bedeutung hat, die man, um sie zu verstehen, entweder selbst erlebt oder noch mitempfunden und durchdacht haben muss.